Excelente, excelente. In einem Außenbezirk von Guatemala-Stadt gibt es einen Ort, an dem Kinder aus den Armenvierteln der Umgebung Geschichten hören können. Sie kommen in das Casa del Libro, das Haus des Buches, um zu schmökern, zu dichten, zu schreiben und zu malen. Der 8-jährige Joshua fragt den Gründer des Casa del Libro, Amilcar Cea, wie viele Kinder in Guatemala Bücher lesen. In Guatemala, ¿qué tanto leen los niños libros? Bueno, Guatemala debemos de reconocer que es un país pobre. Zuerst einmal müssen wir sehen, dass Guatemala ein sehr armes Land ist. Bücher sind meist sehr, wirklich sehr weit weg von dem Leben der Kinder. Man sagt, dass in Guatemala von 100 Personen nur eine einzige liest, dass also 99% der Guatemalteken nicht lesen. Einige, weil sie kein Interesse haben, aber die meisten, weil sie keine Möglichkeit haben, ein Buch in die Hand zu bekommen. Das Erbe des Kalten Krieges. Analphabetismus in Guatemala. Von Andreas Bueke. Guatemala-Stadt ist durchzogen von tiefen Furchen und Schluchten, wie die Schale einer Ananasfrucht. Während der Regenzeit werden kleine Bäche zu reißenden Strömen, die über erodierende Abhänge hinabstürzen. Viele dieser Wasserläufe sind verpestet von dem Unrat und Abfall, den Bewohner der Armenviertel an den oberen Rändern sorglos in die Tiefe werfen. Am Boden einer solchen Schlucht steht die Hütte der jungen Frau Paulina. Sie zahlt 200 Quetzales Miete, etwa 20 Euro. Das ist billig, auch in Guatemala. Le digo que aquí entra agua, ahí cae mucha tierra. Ich habe dem Vermieter schon oft gesagt, dass Wasser in die Hütte kommt. Ich glaube auch, dass von den Hütten oben Abwasser herunterfließt. Zudem werfen die Leute Tüten voller Müll auf unser Dach. Wir müssen das alles aushalten. Das Zimmer ist furchtbar. Überall hängen Plastikplanen, um das Wasser aufzufangen, das durch die Löcher in den Wellblechplatten tropft. Die Tür wird bald umfallen, weil das Holz verrottet ist. Aber der Besitzer tut nichts. Er sagt, wenn wir die Miete nicht zahlen, sollen wir woanders hingehen. Ich werde nichts reparieren, sagt er. Woher auch sollte ich das Geld dafür nehmen? Die venezuelanische Gruppe Los Guaraguao singt in ihrem Lied Casas de Cartón von Hütten wie der, in der Paulina mit ihren 4 Kindern wohnt. Wie traurig hört man den Regen auf den Dächern aus Karton. Wie traurig leben meine Leute in den Häusern aus Karton. Um Paulinas Hütte zu erreichen, muss man über glitschige Pfade durch teilweise urwaldartige Natur rutschen, vorbei an ähnlichen Hütten. Außerdem gibt es Viehställe, die Werkstätte eines Schneiders und eines Schreiners, und direkt neben Paulinas Hütte den Laden von Don Avilio Guerra, in dem Kinder der Umgebung Süßigkeiten kaufen. Avilio! Avilio! Mi esposa y yo manejamos una tienda. Meine Frau und ich haben einen Laden. Wir versorgen die Leute der Nachbarschaft mit Nahrungsmitteln. Auch Paulina kommt zu uns. Manchmal bittet sie meine Frau, ihr etwas zu essen zu geben. Sie zahlt dann später an ihrem Zahltag, wenn sie Lohn bekommt. Manchmal schreiben wir ihr bis zu 300, 400 Quetzales für Nahrungsmittel an. So helfen wir ihr, weil sie ja Kinder hat. Wenn sie gar nicht mehr weiß, was sie tun soll, schickt sie die Kinder zu den Nachbarn, damit sie an deren Türen klopfen und um Nahrung bitten. Manchmal kommt sie zu uns mit einem Papier in der Hand. Dann bittet sie mich oder meine Töchter um den Gefallen, ihr den Text vorzulesen. Sie hat großes Vertrauen in uns, denn eigentlich schämt sie sich sehr, weil sie die Buchstaben nicht kennt und weil sie vielleicht nie selber lesen wird. Guatemala hat eine der höchsten Analphabetenraten in Lateinamerika. Die meisten anderen Länder des Subkontinents sind auf einem guten Weg, den Analphabetismus zu überwinden. Zuletzt haben Venezuela, Bolivien, Nicaragua und Ecuador von der UNESCO die Medaille Analphabetismusfreies Gebiet erhalten. In Guatemala hingegen gibt es nicht einmal vertrauenswürdige Statistiken über die Zahl der Analphabeten. Unstrittig ist, dass es in Guatemala zahlreiche Dörfer gibt, in denen über 90% der Frauen nicht lesen können. Auch Paulina ist in einem solchen Ort aufgewachsen. Dort gab es zwar eine Dorfschule, sie ist auch hingegangen, hat es aber nicht lange ausgehalten. Aha, ya no doy cuántos meses estudié. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate ich zur Schule gegangen bin. Aber ich weiß noch gut, dass ich nicht mehr hingehen wollte, als ich noch sehr klein war. Deshalb kann ich jetzt nicht lesen und auch nicht schreiben. Ich kann nur meinen Namen schreiben, sonst nichts. Damals gab es viele Kinder, die nicht mehr zur Schule gegangen sind. Ich war nicht die Einzige. Heute bereue ich das sehr. Ich habe nichts gelernt. Wenn ich mir Buchstaben anschaue, dann frage ich mich, was sie wohl bedeuten. Wenn ich lesen könnte, hätte ich sicher eine bessere Arbeit. Dann ginge es mir nicht so wie jetzt. Dann wäre das Leben nicht so hart. Madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor. Der UNESCO zufolge können weltweit 776 Millionen Erwachsene weder lesen noch schreiben. Guatemala hat sich auf dem Papier verpflichtet, bis 2015 die UN-Millenniumsziele umzusetzen. Dann müssen alle Kinder zumindest einen Grundschulabschluss erreichen. In der Praxis aber wird das nicht gelingen. Das Kinderhilfswerk UNICEF steht seit langem im Dialog mit dem guatemaltekischen Bildungsministerium und unterstützt insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des Vorschulangebots. Die Organisation residiert im 5. Stock eines modernen Bürogebäudes. Von dort aus kann man durch große Fenster über einen exklusiven Teil der guatemaltekischen Hauptstadt blicken, in dem viele der Reichen und Mächtigen die wirtschaftlichen Geschicke des Landes lenken. Die Bildungsreferentin von UNICEF, Anna Maria Sanchez, meint, gerade diese Leute seien verantwortlich für die mangelhafte Bildung der Bevölkerung. Der Grund, weshalb die Kinder nicht lange in der Schule bleiben, ist die Armut. Oft wohnen sie weit entfernt von der Schule. Oder sie müssen während der Erntezeit an die Küste ziehen, um dort auf den Plantagen zu arbeiten. Viele Eltern haben nicht genug Geld, um die Lernmaterialien zu kaufen. Auch der Staat verfügt nicht über ausreichend Mittel, weil es ihm nicht gelingt, genügend Steuern einzusammeln. Die Reichen und die großen Firmen haben wenig Interesse daran, das zu ändern. Je weniger Informationen die Leute haben, desto besser kann man sie ausbeuten. Darunter leiden vor allem die Frauen. Zum Beispiel gibt es in Guatemala sehr viele Fälle von verantwortungslosen Vätern. Eine analphabete Frau hat nahezu keine Möglichkeit, ihre Rechte einzuklagen. Paulina war 15 Jahre alt, als sie das erste Mal schwanger wurde. Nach der Geburt zog sie mit dem Vater des Kindes zusammen. Es gab oft Streit. So ging das 6 Jahre lang. Paulina brachte 3 weitere Kinder zur Welt. Schließlich hatte ihr Gefährte genug. Er schmiss sie raus. Die Kinder sollte sie gleich mitnehmen. Er interessiert sich nicht dafür, ob seine Kinder genug zu essen haben. Von ihm bekommen sie nichts, obwohl er eine gute Anstellung hat. Er verdient gut, er ist Kontrolleur. Als wir zusammen waren, haben wir gemeinsam Geld gespart. Aber als wir uns getrennt haben, hat er mir nichts davon gegeben. Er hat sich mit einer anderen Frau zusammengetan. Mit der lebt er jetzt auf dem Grundstück, das wir zusammen gekauft haben. Er hat gesagt, das Grundstück gehöre ihm. Er hat mir ein Papier gezeigt und gesagt, dass nur sein Name darauf stehe. Er wohnt jetzt dort mit der anderen Frau, während ich Miete zahlen muss. Ich habe die Kinder, aber er hilft mir überhaupt nicht. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen könnte. Dasselbe Muster wiederholt sich immer wieder in allen armen Vierteln Lateinamerikas. Das erste Kind wird geboren, wenn die Mutter selbst noch ein Kind ist. Weitere Kinder kommen zur Welt. Mit der Zeit hält der Vater den finanziellen Druck und die Verantwortung nicht mehr aus und sucht sich eine andere Frau. Für alleinstehende Mütter gibt es in Guatemala nur wenig Unterstützung. Eine Organisation, die versucht, den Kreislauf aus Armut und Gewalt zu durchbrechen, ist AMES, die Vereinigung solidarischer Frauen. Jennifer Kowosch sitzt vor einem alten Computer in dem spartanisch eingerichteten Büro der juristischen Abteilung von AMES. Die Organisation hat sich in einem ärmlichen Viertel im Norden der Hauptstadt eingemietet, dort, wo auch ihre Klientel wohnt und arbeitet. Zu den Aufgaben von Jennifer Kowosch gehört es, die Frauen über ihre Rechte aufzuklären. Sie haben das Recht, darüber zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten. Über ihren Körper und ihre Sexualität können sie selbst bestimmen. Niemand hat das Recht, sie zu schlagen, auch nicht ihr Vater oder ihr Lebensgefährte. Ihre Töchter haben dasselbe Recht auf Bildung wie ihre Söhne. All das ist für viele Frauen in Guatemala neu. Die meisten alleinerziehenden Mütter haben keine Ahnung, dass sie in einem Familiengericht verlangen könnten, dass ihnen der Vater der Kinder finanzielle Unterstützung zahlt. Alleinstehende Mütter haben zwar keinen Mann mehr, der sie schlägt, aber sie sind doch Opfer der allgemeinen Gewalt. Die Gewalt, die von kriminellen Banden ausgeht. Sie werden Opfer des Femizids. Es ist bekannt, dass die Mörder in vielen Fällen des Femizids die Partner oder ehemaligen Partner von Frauen sind, die sich entschieden haben, ihn zu verlassen. Frauenrechtlerinnen in Guatemala sprechen von einem Femizid, weil sich das Justizsystem für diese Toten nicht zu interessieren scheint. Seit Jahren bemühen sich internationale Organisationen der Frauenrechtsbewegung um Aufmerksamkeit für die enorm hohe und stetig steigende Zahl an Frauenmorden in Guatemala. In dem kleinen Land leben etwa 13 Millionen Menschen. Im Schnitt werden 2 Frauen ermordet, pro Tag. Die Aufklärungsquote geht gegen Null, insbesondere wenn das Opfer eine Analphabetin war. In solchen Fällen gibt es nahezu nie eine ernsthafte strafrechtliche Untersuchung, obwohl Erfolge häufig ohne größeren kriminalistischen Aufwand erreicht werden könnten, denn oft sind Familienangehörige die Täter, enge Bekannte oder Lebensgefährten. Doch die Justiz zeigt kein Interesse. Wer in Guatemala eine analphabete Frau tötet, kann getrost davon ausgehen, nie bestraft zu werden. Immer mehr junge Männer schließen sich einer Bande an. Das ist so, als würden sie einen Freifahrtschein bekommen, um die Frauen zu terrorisieren. Früher haben alkoholisierte Männer ihre Frauen geschlagen. Heute ist es in Guatemala so, dass Frauen, die mit einem Bandenmitglied zusammen sind, wissen, dass sie am Ende nicht Schläge bekommen, sondern den Tod. Wenn du mit so jemandem zusammenlebst, ist es sehr schwierig, ihn anzuzeigen. Außerdem gibt es hier all diese moralischen Vorstellungen. Von den Frauen wird erwartet, dass sie ihre Familie nicht verlassen, dass sie bei ihren Kindern bleiben. Die kulturelle Situation ist sehr schwierig für die Frauen, denn die Gesellschaft fördert machistische Einstellungen und ökonomische und emotionale Abhängigkeiten zu den Männern. Seit Paulina nicht mehr mit dem Vater ihrer Kinder zusammenlebt, hat sie weniger Angst, geschlagen oder misshandelt zu werden. Jetzt fürchtet sie vor allem, dass ihre Söhne zu Tätern werden könnten. Einmal habe ich gesehen, wie jemand direkt vor mir getötet wurde. Sie haben ein paar Mal geschossen. Ich konnte mich nur hinter einem Baum verstecken. Das Leben hier ist voller Gewalt. Immer wieder werden Leute ermordet oder ausgeraubt. Meist tun das Jugendliche. Ich frage mich, was wohl aus meinen Jungen werden wird. Die kommunale Verwaltung von Guatemala-Stadt ist wenig motiviert, den Bewohnern der illegalen Siedlungen in den Schluchten Bildungsangebote zu machen. Die Wahrheit ist, der Analphabetismus dieser Menschen war jahrzehntelang politisch gewollt, nicht zuletzt im Interesse der Außenpolitik der USA. Während der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war Bildung in Mittelamerika für die USA lediglich ein Aspekt des Kalten Krieges. Entscheidend war, ob ein Bildungsprogramm dazu beitrug, den Kommunismus abzuwehren. Die meisten linken Revolutionsbewegungen in Lateinamerika hatten sich die Alphabetisierung der ungebildeten Bevölkerungsmehrheit auf die Fahnen geschrieben. Deshalb sahen die guatemaltekischen Militärdiktaturen solche Programme als Unterstützung der gesellschaftlichen Basis der Subversion, als Teil der kommunistischen Agitation. Die guatemaltekische Sozialwissenschaftlerin Irene Piedra Santa betreibt einen der wenigen erfolgreichen Schulbuchverlage in Guatemala. An ihrem Schreibtisch im alten Zentrum der Hauptstadt sitzt sie umgeben von Regalen voller Kinderbücher aus Lateinamerika. Warum ist Guatemala so rückständig in Sachen Alphabetisierung, obwohl die Volkswirtschaft des Landes die größte in Mittelamerika ist? Es sind die Machtstrukturen in diesem Land, die eine Verbesserung verhindert haben. Seit der Zeit des Kalten Kriegs wird unsere Bildung instrumentalisiert. Aus persönlicher Neugier hat Irene Piedrasanta in den 80er Jahren damit begonnen, den Zusammenhang von Militarisierung und Analphabetismus in der guatemaltekischen Gesellschaft zu analysieren. Damals wurde ein großer Teil der militärischen Führungselite Guatemalas an der School of the Americas in dem US-amerikanischen Bundesstaat Georgia ausgebildet. Das Zentrum galt als eine Bastion des Antikommunismus. Hochrangige Militärs aus ganz Lateinamerika wurden ideologisch geschult und für den Kampf gegen soziale Aufstände ausgebildet. Die Studierenden erfuhren, dass nahezu alle linksgerichteten Rebellenbewegungen in Mittelamerika und der Karibik Alphabetisierungskampagnen für die verarmte Bevölkerungsschicht durchführten. Ein Paradebeispiel war Nicaragua, über dessen skrupellosen Diktator Anastasio Somoza der US-Präsident Franklin Roosevelt gesagt haben soll: Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Jahrzehntelang konnte die Somoza-Dynastie auf die Unterstützung der USA zählen, obwohl die skrupellosen Machthaber nichts gegen die Armut und den Analphabetismus ihres Volkes taten. Irene Piedrasanta erinnert an die sandinistische Revolution in Nicaragua. In el 79 Im Jahr 1979 haben die Sandinisten die Macht übernommen. Die Alphabetisierungsprogramme des Sandinismus waren ein großer Erfolg. Das hat selbst die UNESCO anerkannt. Schon damals haben sie es fast geschafft, das Land vom Analphabetismus zu befreien. Zu derselben Zeit in Guatemala. Die Opposition formierte sich im Untergrund. Eine ihrer Hauptforderungen: Bildung für alle. Die Armee reagierte mit einer schonungslosen Strategie der Aufstandsbekämpfung. Zehntausende Menschen wurden ermordet, ganze Dörfer zerstört und ihre Bewohner massakriert. Die USA trugen zur Ausweitung des Konflikts bei. Unter Präsident Ronald Reagan, der die Bürgerkriege in Mittelamerika als Teil des Ost-West-Konflikts interpretierte, unterstützte die Washingtoner Regierung die mittelamerikanischen Militärs mit Summen, die zeitweise den Staatshaushalt ganzer Nationen überstiegen. Die Aufrüstung kostete viel Geld und wichtige Ressourcen, die der Wirtschaft zur Entwicklung fehlten. Damals hat die guatemaltekische Regierung die Funktionen des Bildungsministeriums dem Verteidigungsministerium zugeordnet. Daraufhin begann die Verlagsleiterin Irene Piedrasanta, den Zusammenhang von Militarisierung und Analphabetismus in der guatemaltekischen Gesellschaft zu untersuchen. Im Jahr 1980 habe ich mit Leuten der militärischen Führung gesprochen, weil die Armee angeblich sehr interessiert war an der Alphabetisierung. Doch in einem Gespräch offenbarte mir ein hochrangiger Militär: Irene, mal im Ernst, wir wollen keine Alphabetisierung. Ich war konsterniert. Wieso nicht? Ich sehe das so, sagte er, nach der Alphabetisierung kommt der Kommunismus. Gleichzeitig aber machte die Armee im Fernsehen, in den Zeitungen und im Radio Werbung für ihre Alphabetisierungskampagne. Trotz dieser Propaganda tat die Armee in der Praxis nahezu nichts für die Alphabetisierung. So gesehen ist die außergewöhnlich hohe Analphabetismusrate in Guatemala ein Erbe des Kalten Kriegs. Doch auch heute noch kommt der Alphabetisierungsprozess nur sehr langsam voran. Jennifer Koosch von der Vereinigung Solidarischer Frauen AMES ist davon überzeugt, dass es weiterhin einflussreiche Gruppen gibt, die effektive Bildungsprogramme für breite Bevölkerungsschichten verhindern. Diese Leute haben ein Interesse daran, dass Tagelöhner in der Landwirtschaft oder einfache Industriearbeiter ungebildet bleiben. Wenn sie nicht lesen und schreiben können, dann kennen sie höchstwahrscheinlich auch nicht ihre Rechte. Dann wissen sie nicht, dass es eine Arbeitsgesetzgebung gibt, die ihre Arbeit in den Firmen reguliert, dass sie ein Recht auf Gesundheitsvorsorge haben, auf Zugang zu Bildung. Würden diese Frauen andere Optionen kennenlernen, würden sie sich nicht mehr für die Arbeit in den Fabriken interessieren. Diese Leute wollen die Arbeitskraft, und zwar billige Arbeitskraft. Sie werden es nicht glauben, aber es gibt wirklich Schulen für Hunde. Die bekommen dort eine Bildung, damit sie die Zeitung nicht beißen. Aber der Besitzer, schon seit vielen Jahren, beißt eher seine Arbeit. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Jeden Morgen muss Paulina vor 6 Uhr aus der Schlucht über 200 Treppenstufen nach oben steigen. Es gibt aber auch Abschnitte, wo der Weg über schmale Pfade führt, die sich in engen Kurven den Abhang hinaufschlängelt. Dutzende streunende Hunde wühlen durch die Abfallhaufen am Wegrand. Paulina läuft bis zur Calzada Roosevelt, eine der Hauptausfahrtsstraßen von Guatemala-Stadt. Sie arbeitet in einer Textilfabrik hinter den hohen Mauern eines abgeschotteten Viertels. Fremde, die Zugang bekommen wollen, müssen an einem Schlagbaum ihren Ausweis hinterlegen. In vielen Gebäuden hinter dem Kontrollposten werden Textilfabriken betrieben. Einzelne ehemalige Wohnhäuser bieten Platz für 20 bis 30 Nähmaschinen. Andere Anlagen haben riesige Werkshallen, in denen hunderte Frauen arbeiten. Neben deren Eingangstoren steht noch mehr bewaffnetes Sicherheitspersonal. Die uniformierten Männer schützen die Mauern, hinter denen ausländische Investoren regieren. Paulina muss sich sputen, denn wenn sie ein paar Minuten zu spät kommt, wird ihr das Gehalt für den ganzen Tag abgezogen. Der Druck ist hart. Du musst bis 7, 8 Uhr abends arbeiten. Wenn du nicht bleibst, wird dir der Tag nicht anerkannt. Aber es werden immer nur die normalen Arbeitsstunden gezählt. Sie behandeln die Leute schlecht. Sie sagen, wenn wir uns beschweren, würden sie die Fabrik einfach schließen. Und es gibt keine andere Arbeit. Du suchst und suchst, aber findest keine Anstellung. Deshalb hältst du das alles aus. Paulina arbeitet in einer der über 200 Weltmarktfabriken in Guatemala, die im Besitz von Investoren aus Südkorea sind. Nachdem die Regierung die Importzölle für Rohstoffe, Halbfertigwaren und Maschinen abgeschafft hat, ist das Land zu einer Werkbank der internationalen Textilverarbeitung geworden. In dem Eingangsbereich der Produktionshalle des südkoreanischen Textilunternehmens Daemyung hängt ein vergilbter Zettel, auf dem die Betriebsleitung den aktuellen Tageslohn für einfache Arbeiterinnen bekannt gibt. 47 Quetzales 75, weniger als 5 Euro. Das entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Auch der Stundenlohn ist aufgeführt, 5 Quetzales 97 bzw. 8 Quetzales 95 für jede Überstunde. In der Praxis aber wird für Überstunden weder ein Bonus gezahlt, noch werden sie überhaupt entlohnt. Trotzdem erwartet die guatemaltekische Leiterin der Designabteilung der Fabrik, Daemyung, von den Arbeiterinnen, dass sie bis abends bleiben. Normalerweise wird in einer Textilfabrik nicht weniger als 12 Stunden gearbeitet. Von 7 bis 7. Das sind die Anforderungen des Geschäfts. Wenn zum Beispiel ein Auftrag aus den USA kommt, muss der in sehr kurzer Zeit bearbeitet werden. Aber zuvor redest du mit den Mädchen. Vor der Einstellung erklären wir ihnen die Bedingungen und die Arbeitszeiten. Wenn sie damit einverstanden sind und wenn sie schnell genug arbeiten, dann ist es auch nicht wichtig, ob sie lesen und schreiben können. Die meisten Frauen lernen in den Textilfabriken nichts. Ihre Aufgabe ist es, an einem Tag tausendfach dieselbe Handbewegung durchzuführen. Der koreanische Besitzer der Maquila Daemyung muss eine Metalltreppe hinaufsteigen, um in sein Büro zu kommen. Durch verspiegelte Fenster hat er einen hervorragenden Blick über die gesamte Produktionshalle. Von hier oben aus kann er ständig die Arbeitsleistung seiner Angestellten kontrollieren. Ich denke, es ist nicht wichtig, ob Hilfsarbeiter schreiben und lesen können. Mir ist das egal. Auch wer nicht schreiben kann, kann trotzdem arbeiten. Viel wichtiger ist es, dass sie hart und gut arbeiten. Vor 20 Jahren gab es auch in Südkorea solche Fabriken. Damals war das Einkommen der Leute dort so gering wie heute hier in Guatemala. Jetzt ist das nicht mehr so. Deshalb bin ich hierher gekommen. Darüber sind meine Arbeiter in der Fabrik sehr glücklich. Außerhalb des Textilsektors haben junge, analphabete Frauen nahezu keine Chance, auf dem geregelten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Weltmarktfabriken sind einer der wenigen Bereiche, in dem sie zumindest theoretisch Vorteile wie Sozialversicherung und geregelte Arbeitszeiten genießen können. Am Tag der Lohnauszahlung wird immer eine Menge für die Sozialversicherung abgezogen. Aber wenn du mal zum Arzt gehen musst und nach deinen Unterlagen fragst, dann sagen sie dir, du sollst warten. Letztlich geben sie dir die Papiere nie. Natürlich gibt es Inspektionen vom Arbeitsministerium. Einmal habe ich mich beschwert, weil ich schlecht behandelt wurde. Daraufhin ist es noch schlimmer geworden. Mir wurde gesagt, das sei so, weil ich mich beschwert habe. Als mich die Inspekteure wieder befragt haben, habe ich nichts mehr gesagt. Ich habe gelogen, weil ich meine Arbeit nicht verlieren will. Ich bin schon 27 Jahre alt. Da ist es schwer, eine andere Arbeit zu finden. Ich halte das alles nur aus wegen meiner Kinder. Auch in der Landwirtschaft ist der Bedarf an ungelernten weiblichen Arbeitskräften groß. Außerdem im Handel und in den Haushalten wohlhabender Familien, die sich oft mehrere Hausangestellte leisten. Keine dieser Tätigkeiten erfordert die Fertigkeit des Schreibens oder Lesens. Deshalb haben viele Arbeitgeber ein Interesse daran, dass eine große Zahl ungelernter, billiger Arbeitskräfte zur Verfügung steht. Carlos Jacinto Cos, Generalsekretär des Nationalen Komitees für Alphabetisierung ConAlpha, gibt unumwunden zu, dass er sich mit seiner Arbeit viele Feinde macht, in der Regierung und in den einflussreichen Schichten der Gesellschaft. Es ist offensichtlich, dass es Sektoren gibt, die nicht daran interessiert sind, dass sich das Land entwickelt. Wirkliche Entwicklung und Bildung wäre eine Revolution. Das würde bedeuten, dass die Menschen für ihre Rechte kämpfen, für ihre Würde. Paulina hat nie gelernt, selbstständig Entscheidungen über Schwangerschaft, Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Schulbildung oder Finanzen zu treffen. Bis heute fällt es ihr schwer, ihr Leben eigenverantwortlich zu regeln. Die Wahrheit ist, du denkst nicht an Kinder. Du bekommst eins nach dem anderen, ohne darüber nachzudenken. Wenn sie dann da sind, fängst du an, dich zu fragen, wieso du so viele Kinder hast. Denn sie leiden am meisten. Ich wünschte mir, dass sie etwas lernen würden. Aber sie wollen nicht. Das ist wohl meine Schuld, weil ich ja auch nie gelernt habe. Ich mache mir keine Hoffnungen. Der Große ist jetzt 11 Jahre alt, der Kleine 10. Aber beide wollen nicht lernen. Genauso wenig wie ich damals. Sie können nicht lesen. Sie können nicht einmal ihren Namen schreiben. Was soll ich ihnen schon sagen? Ich bin ja schuld, weil ich selbst nicht lesen kann. Ich kann ihnen nichts beibringen. Y todo eso. Tus muchachos barren minas de Haifón.